wieder da und bring den Scheiß jetzt zum Brenn. Yeah. Es gibt keinen Kommen, also Wichser, los renn. Aha. Ich bin back, fick dein Track, ich mach die Szene hart. Ich bin wieder da und der Rest ist für'n Arsch. Rein in die Booth und ich bring jetzt den Murder-Rap. Ich scheiß auf deine Tracks, shit, I am back. Ich bange alle Toys und deine ganze Sippe. Steche wieder zu in dein Auge mit ner Kippe. Damen Sommerneck, ich bin back im Geschäft. Mach dein Rap, ich bin Chef, es hat keinen Wert, du bist Dreck. Yeah. Früher war es so, jeder wollte einen Song texten. Heute rappen alle wegen Kenno Cash Songtexten. Mach deinen Einsatz, ich scheiß grad auf dich und dich. Wenn ich komme, brauchst du nur ein Pflaster wie ich und ich. Aha. Kein Scheiß, Mann, ich schreis grad, ihr seid hier nicht willkommen. Jeder scheißt dich ein und zieht alleine, wenn wir kommen. Der King auf der Street, ja, ich fick gern, möchte gern. Zuerst deine Mutter und dann noch dein Töchterchen. Es ist Kenno Cash, Alter, pump dir den Sound rein. Er haut dir wie ein Hammer Schlag in den Bauch rein. Wow. Rein in die Booth und ich bring jetzt den Murder-Rap. Ich scheiß auf deine Tracks, shit, I am back. Yeah. Mein Track Hightech, dein Track Scheißdreck. Ich will es schaffen an die Spitze des Eisbergs. Ich bin wieder da und bring den Scheiß jetzt zum Brennen. Yeah. Es gibt keinen Kommen, also Wichser, los renn. Aha. Ich bin back, fick dein Track, ich mach die Szene hart. Ich bin wieder da und der Rest ist für'n Arsch. Rein in die Booth und ich bring jetzt den Murder-Rap. Ich scheiß auf deine Tracks, shit, I am back. Ich bange alle Toys und deine ganze Sippe. Steche wieder zu in dein Auge mit ner Kippe. Atme den Rauch ein, atme aus. Zieh mir deinen Part rein, du gehst drauf. Ich baller meine Rhymes so wie eine AK. Du sagst, du bist besser, ja klar, bla bla. Es gibt keinen Vergleich mit mir auf der Street. Nope. Ich bin so wie's letzte Einhorn kapiert. Yeah. Du kommst rein ins Game und brauchst nicht hyperventilieren. Ich kann nichts dafür, wenn deine Mutter an meinen Eiern spielt. Mike Tyson Style, ja ich ficke Gangster. Du hältst dich für Batman und springst aus dem Fenster. Ha. Du Spaß, gibst Gas, bis dein Reifen platzt. Dein Arsch ist so fett, da hat sogar ein Reifenplatz. Ich hol schon mal den Leichensack, denn nach meinem Album wirst du eingepackt und nicht wieder ausgepackt. Guck, wie ich jetzt auspack, deine Mutter ficke und dich nebenbei auslach, du Spack. Yeah. Ich bin wieder da und bring den Scheiß jetzt zum Brennen. Es gibt keinen Kommen, also Wichser, los renn. Ich bin back, fick dein Track, ich mach die Szene hart. Ich bin wieder da und der Rest ist für'n Arsch. Rein in die Booth und ich bring jetzt den Murder-Rap. Ich scheiß auf deine Tracks, shit, I am back. Bänge alle Toys und deine ganze Sippe. Steche wieder zu in dein Auge mit ner Kippe. Ich bin wieder da und bring den Scheiß jetzt zum Brennen. Yeah. Es gibt keinen Kommen, also Wichser, los renn. Aha. Ich bin back, fick dein Track, ich mach die Szene hart. Ich bin wieder da und der Rest ist für'n Arsch. Rein in die Booth und ich bring jetzt den Murder-Rap. Ich scheiß auf deine Tracks, shit, I am back. Ich bänge alle Toys und deine ganze Sippe. Steche wieder zu in dein Auge mit ner Kippe.